Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Dann machen wir heute inshallah ta'ala weiter, und zwar Adilla as-Salah. Und wir sind mittlerweile, liebe Geschwister, walhamdulillahi rabbil alamin, mit Fadlillah, sind wir bei der 31. Frage. Ma dalil as-Salah wa-Zakah? Was ist der Beweis für die Verpflichtung des Gebetes und der Zakah? Natürlich, ein Muslim, er muss wissen, welche Gebote für ihn verpflichtend sind und welche Dinge für ihn nicht verpflichtend sind, so dass er, wenn er die verpflichtenden Dinge auch ausführt, von Allah subhanahu wa ta'ala gigantisch belohnt wird. Und dieses soll jeder Muslim wissen: nichts machst du in dieser Religion von Gutem, außer dass Allah dich dafür belohnt. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ نَعْمْ فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ عَلِيمٍ. Nichts macht ihr von Gutem, außer dass Allah darüber Bescheid weiß. Frage, wenn du betest, ist das etwas Gutes? Na, wenn du fastest, ist das was Gutes? Na, wenn du Zakat gibst, ist das was Gutes? Na, dieses alles ist mit Belohnung verbunden. Und schaut mal, liebe Geschwister, dieses sollte ein Muslim verinnerlichen. Jede gute Tat, die du machst, bewirkt was? Wallahi, lasst uns dieses verstehen. Jede gute Tat, die du machst, bewirkt, dass du Allah subhanahu wa ta'ala noch mehr begehrst zu treffen. Denn mit dieser guten Tat hast du dich dem Paradies genähert. Antwort: ja. Jede gute Tat, die du machst, erfreut dich noch mehr, Allah subhanahu wa ta'ala, dein Herrn, zu begegnen. Natürlich, weil du weißt ganz genau, wenn ich diese gute Tat mache, ich mache sie nicht außer, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich dafür belohnen wird. Und diese steigert deine Freude, sollte deine Freude steigern, Allah subhanahu wa ta'ala deinem Herrn zu begegnen, der, der in der Lage einzig und alleine ist, dich für deine guten Taten zu belohnen. Wo ist der Beweis für das Gebet und die Zakat, liebe Geschwister? Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel in Surah At-Tauba, ich mache auch immer, ich variiere die Ayat und die Hadithe, damit wir auch immer was Neues lernen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah At-Tauba, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَآتَوُوا الزَّكَاةِ. MashaAllah, barakallahu fi. So sind sie eure Brüder im Glauben. Wenn sie aber das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Nochmal, Zakat, Armensteuer oder nicht? Nicht Armensteuer. Es wird so übersetzt in den Büchern, haben wir gesagt, ist falsch. Zakat ist eine Abgabe, die ein Muslim verpflichtet ist zu bezahlen, an einem bestimmten Tag, von einer bestimmten Sorte, für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Das ist die korrekte Definition von der Zakat, und die ist nicht nur für Arme und für Bedürftige, sondern die ist auch für Schuldner und andere, liebe Geschwister, haben wir auch alles schon behandelt. Das heißt, wenn sie das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, sind sie eure Brüder im Glauben. Bedeutet, du hast hier eine Sache, eine Information aus dieser Ayah. Ist jeder dein Bruder? Antwort: natürlich nicht. Ja, es gibt solche Leute, Bruder, Bruder. Er sagt zum Kafir, Bruder, Bruder. Nein, hier keine Bruder. Wallahi kein Bruder. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innama al-mu'minuna ikhwa, wahrlich die Gläubigen sind Brüder. Allah hat das beschränkt auf die Gläubigen. Aber ich kenne selbst Muslime, die sind schon lange praktiziert, das ist bei ihnen so drinne. Und meistens unsere farbigen Brüder, yo, Brother. Naam, heißt nicht dein Brother. Hä? Du kannst ihn normal mit Namen ansprechen, aber Bruder ist gefährlich zu sagen. Weil Bruderschaft obliegt nur den Gläubigen. Al-Muslim, achu? Al-Muslim. Der Muslim ist der Bruder von dem Muslim. Nicht, dass du zu jemand anderen sagst, Bruder. Und ich habe euch gesagt, auch diese Sache, die man heutzutage macht, unsere Brüder in der Menschlichkeit. Man braucht sich nicht einzuschleimen, ja? Alhamdulillah Rabbil Alameen, Allah gibt die Gesetze vor. Ja? Okay, man meint was Gutes, man beabsichtigt was Gutes, aber sie sind für uns natürlich Menschen. Und wir haben eine gewisse Pflicht, ihnen gegenüber auf bestimmte Art und Weise zu handeln. Das reicht, dann brauchen wir aber nicht jetzt irgendwie, weil wir sie nicht direkt Brüder nennen können, doch einen Weg einschlagen, dass wir sie zum Schluss Brüder nennen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht, wie die Großgelehrten sagen. Liebe Geschwister, unter anderem Sheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidullah, dieser lebt noch. Alhamdulillah Rabbil Alamin, haben wir noch Gelehrte, die leben und uns unsere Religion beibringen. Dann Beweis für das Fasten. Was ist ein Beweis für das Fasten? Ich denke, jeder von euch hat Ramadan schön verbracht auf eine wunderschöne Art und Weise und er hat eine Ayah verinnerlicht, die ihn dazu bewegt, dass er fasten muss. Wer kann mir eine Ayah nennen? Es gibt mehrere Ayah, die das Fasten verpflichten, aber wer kann mir eine nennen? Aber auf Arabisch bitte. Naam. Talab al-Ilm ist auf Arabisch, nicht auf Deutsch. Talab al-Ilm auf Deutsch ist später, inshallah. Naam. ومن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم. Derjenige, der von euch in dem Monat Ramadan natürlich hier anwesend ist, er soll fasten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. Sehr gut. O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vorgeschrieben wurde, die vor euch waren, damit ihr gottesfürchtig werdet. Die bekannte Ayah, die ihr alle kennt, liebe Geschwister. Auch hier eine Frage. Warum erzählen wir, wo die Pflichten drinstehen für diese Sache? Ist jeder Muslim von der Pflicht überzeugt? Na? Nein. Du kommst zu manchen, er sagt dir, ja, wenn man das macht, ist gut, aber jetzt, wenn man es lässt, Allahu A'lam, sagt er dir. Alhamdulillah. Allahu A'lam, ob das jetzt wirklich so schlimm ist. Das heißt, nicht jeder Muslim weiß auch darüber Bescheid. Auch ein Beweis dafür, wie viele Leute im Ramadan habt ihr draußen gesehen von den Muslimen, die was? Hä? Ordentlich reingehauen haben. Draußen saßen sie und sie haben ihren Döner genossen. Nein. Das ist das Problem, liebe Geschwister, dass wir wirklich nur dann auch richtig Festigkeit in unserer Religion haben, wenn wir auch unsere Religion lernen. Tayyib, jetzt eine sehr spannende Frage. Wer kann mir sagen, was ist der Beweis für die Hajj? Für die Hajj? Nein, Vater. Nee, vom Koran. Wer kann mir einen Beweis nennen? Munit, tfadl. MashaAllah. Wa atimmul hajja wal umrah lillah. So vollzieht die Hajj und die Umrah für wen? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Hier liegt ein Beweis für die Hajj unter anderem, liebe Geschwister, von den Beweisen. Tayyib. Dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar: Ma hukum man jahada wahidan minha au aqarra bih wastakbara an. Was ist das Urteil über jemanden, der eine von den fünf Säulen verleugnet? Was ist das Urteil von jemanden, von einer Person, der eine von den fünf Säulen leugnet oder sich hochmütig verhält, mit Hochmut gegenüber dieser Sache steht? Jetzt sollten wir wissen, liebe Geschwister, der Autor fragt nur nach einer einzigen von den fünf Säulen, wenn man sie abstreitet. Zum Beispiel, eine Person sagt, das Gebet gehört nicht zum Islam. Oder er sagt, das Fasten im Monat Ramadan natürlich gehört nicht zum Islam. Oder er sagt, Al-Hajj gehört nicht zum Islam. Oder die Zakah gehört nicht zum Islam. Hier geht es bei der Frage insbesondere darum, dass einer das leugnet, nicht verrichtet, sondern dass er das leugnet. Es gibt einen Unterschied zwischen eine Sache zu leugnen und eine Sache nicht zu verrichten. Aber hier, was der Autor meint, ist zu leugnen. Der Autor von Adwa al-Bayan, Rahimullah ta'ala, er sagt, es gibt ein Ijma' der muslimischen Gelehrten. Derjenige, der sagt, dass das Gebet nicht zum Islam gehört, ist ein Kafir geworden. Walayyadu billah. Kein kleiner Kufr hier, sondern großer. Bedeutet, er hat den Islam verlassen. Dieses, weil er gesagt hat, schaut mal, nicht weil er es nicht gemacht hat, wir kommen gleich dazu, sondern weil er gesagt hat, dieses gehört nicht zum Islam. Und damit ist er ein Kafir geworden. Und das ist ein Ijma' aller Gelehrten. Hier gibt es keine Meinungsunterschiede unter den Gelehrten. Dieses ist ein festes Gesetz, denn wie kannst du etwas leugnen, was wer bestätigt hat? Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Und diese Leugnung im Islam von einer Sache, die zum Islam gehört, bewirkt immer, dass man zum Kafir wird. Das ist egal, ob es das Gebet ist, ob es das Fasten ist, ob es der Hajj ist, oder du sagst zum Beispiel Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ich leugne ihn. Walayyadu billah. Hier hast du den Islam verlassen, liebe Geschwister. Hier bist du genau wie einer von den Leugnern. Treib eine Frage. Was ist zwischen dir und einem Kafir dann? Der Kafir sagt ja auch, ich glaube an nichts. Was ist der Unterschied zwischen euch beiden dann hier und jenes? Und auch Iblis und Pharaon, sie haben geleugnet, obwohl sie die Wahrheit gewusst haben, liebe Geschwister. Die nächste Frage. ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ Was ist das Urteil über eine Person, der diesem zugestimmt hat, dass es zum Islam gehört, aber dann hat er aus Faulheit oder aus einer falschen Interpretation heraus diese Sache gelassen? Wie ist hier die Angelegenheit? Das müssen wir auch genau verstehen, liebe Geschwister. Eine Person, er weiß, das Gebet gehört zum Beispiel zum Islam. Dann hat er auch diesem zugestimmt, weil er weiß, dass dieses zum Islam gehört. Aber dann hat er vielleicht sogar gebetet und dann dieses gelassen. Was ist das Urteil über diese Person? Nochmal, wir halten fest. Es gibt keinen Meinungsunterschied unter den Gelehrten, dass derjenige, der sagt, er verleugnet das Gebet, dass dieser was ist? Ein Kafir. Aber es gibt sehr wohl einen Meinungsunterschied unter den Gelehrten, dass derjenige, der dem Gebet zwar zustimmt, dass es vom Islam ist, aber er tut dieses nicht aus Faulheit, aus Nachlässigkeit. Ist dieser ein Kafir oder nicht? Hier gibt es zwei unterschiedliche Aussagen der Gelehrten. Ein Teil der Gelehrten und von den Madahib ist das die Rechtsschule von Imam Ahmad rahimullah ta'ala. Er sagt, derjenige, der nicht betet, so ist dieser ein Kafir, wobei natürlich mehr Erklärungsbedarf hier besteht. Und die restlichen drei Rechtsschulen von Imam Malik, Imam al-Shafi'i und Imam Abu Hanifa sagen, die Person, die aus Faulheit nicht betet, nachlässig ist, ist noch ein Muslim, aber ein Fasiq. Ein Fasiq. Wer sagt mir? Wer sagt mir, was bedeutet Fasiq? Ist das ein leichtes Wort in unserer Religion? Oder ist dieses mit Strafe verbunden nach der Religion? Muhammad. Ein großer Sünder. Das ist ein großer Sünder und diese Sünde wird was zur Folge haben? Eine Bestrafung. Nochmal, die zwei Aussagen der Gelehrten. Ein Teil der Gelehrten sagt, derjenige, der nicht betet, auch egal, ob er das leugnet oder aus Faulheit nicht betet, ist ein Kafir. Die haben keinen Unterschied gemacht. Die anderen sagen, wenn er es leugnet, wir sind alle dabei, ist er ein Kafir. Aber wenn er es nicht leugnet, aber er tut es nicht aus Faulheit, er betet manchmal, manchmal lässt er es. Manchmal ist er nachlässig, manchmal nicht. Dieser ist bei Jumhur al-Ulama, bei den meisten Gelehrten, noch ein Muslim, aber ein Fasiq. Und natürlich, wir reden jetzt über einen islamischen Rechtsstaat. Über einen islamischen Rechtsstaat, nicht über Deutschland. Dieses passiert nur in einem islamischen Land, wo die Gesetze Allahs subhanahu wa ta'ala auch praktiziert werden. Diejenigen, die gesagt haben, dass dieser ein Fasik ist, welche Rechtsschulen waren das? Na, was haben wir gesagt? Ibrahim? Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa, Imam Malik und Imam Shafi'i. Genau. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Rahmatullah alayhi. Sie haben gesagt, dieser ist ein Fasik. Aber was ist Ihr Urteil über ihn? Ihr Urteil über ihn bei Imam Malik und Imam Shafi'i ist, dass er getötet wird. Wenn er nicht bereut. Ihr Urteil nochmal in einem islamischen Land. Nicht hier. Ihr Urteil ist, dass diese Person getötet werden muss, wenn er nicht bereut. Das ist von Imam Malik und Imam Shafi'i. Imam Abu Hanifa sagt, er wird so lange eingesperrt, bis er stirbt. Das heißt, obwohl sie nicht gesagt haben, dass er ein Kafir ist, trotzdem vollziehen sie an ihm die Strafe. Und das ist das Problem. Viele Leute verstehen das nicht. Die denken, nur derjenige, der ein Kafir ist, wird bestraft. Nein, weil das eine große Sünde ist, liebe Geschwister. Und das heißt nicht, dass wenn eine Person zwar vom großen Kufr ausgeschlossen wurde, dass er nicht zu diesem Kufr gehört, dass er nicht bestraft werden kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ. Was hat euch in Sakkar geführt? Werden die Paradiesbewohner wen fragen? Die Höllenbewohner. Was hat euch in die Hölle Sakkar geführt? Und Sakkar ist eine der heißesten Hölle, liebe Geschwister. Dann werden sie sagen, لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Erste Antwort, wir waren von den Nichtbetenden. Das heißt, werden sie bestraft? Natürlich. Das ist mit einer Strafe verbunden. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةُ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتُ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Und nach ihnen kamen Nachfahren. Sie haben das Gebet vernachlässigt und ihre Gelüste gefolgt. So wird ihnen Al-Ghay zuteil werden. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, Al-Ghay ist ein tiefer Fluss im Höllenfeuer, wal-iyadu billah, der sehr tief ist und einen üblen Geruch hat, wie man ihn nicht ertragen kann. Jahannam, das Höllenfeuer selber, das diesen Fluss birgt, sucht Zuflucht bei Allah vor diesem Fluss. Allahu Akbar. Jahannam sagt, ja Allah, nimm diesen Fluss von mir. So schlimm ist er, obwohl Jahannam selber ein ganzer Ort von Strafe ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das heißt, liebe Geschwister, derjenige, der nicht betet aus Faulheit, nochmal, aus Faulheit, aus Nachlässigkeit. Nach einem Teil der Gelehrten, nach Jumhur al-Ulama, den meisten Gelehrten, ist er kein Kafir, aber an ihm wird was vollzogen? Die Strafe. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimullah ta'ala, sagt in Durar al-Sunniyya, er sagt, auch wenn wir die Person töten, so ist er kein Kafir geworden. Das heißt, nachdem man die Exekution an ihm vollzogen hat, so wird er trotzdem danach gewaschen. Man verrichtet das Totengebet auf ihm und so weiter und so fort. Okay? Was aber nach der anderen Rechtsschule nicht der Fall ist. Imam Ahmed, rahimullah ta'ala, sagt, nein, dieser ist ein Kafir. Ich nehme die Aussage erstmal pauschal. Trotzdem sollten wir wissen, wenn Gelehrte gesagt haben, derjenige, der nicht betet, ist ein Kafir, so ist das ein allgemeines Urteil. Macht hier 50 Unterschiede. 50 Unterstriche. Er ist allgemein ein Kafir. Sie haben nicht diese Aussage, was? Spezifiziert auf eine bestimmte Person. Warum? Weil Imam Ahmad, rahimullah ta'ala, selber, er sagt, dieser, wenn er ein Kafir ist, so muss er getötet werden, aber vorher hat er natürlich auch was? Die Möglichkeit zu bereuen und könnte sich damit von der Strafe befreien. Und das ist die Sache. Deswegen richtig verstehen die Aussagen. Das heißt, Imam Ahmad hat, rahimullah ta'ala, nicht eine Person spezifiziert. Das ist nicht die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'a, dass sie eine Person vom Islam ausschließen, bevor sie ihn nicht vorher, was? Belehrt haben. Das ist das Allerwichtigste. Deswegen sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala, derjenige, der selbst eine Sache von der Religion leugnet, was? zahlreich überliefert ist, er streitet das ab, so wird er vom Islam ausgeschlossen nach der Iqamatul Hujjah. Fair. Fair. Diese Religion ist fair. Das heißt auch nicht, dass die Gelehrten gar nicht ausschließen vom Islam. Nicht, dass ihr denkt, das ist so der Fall. Dass sie immer sagen, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Sie schließen auch vom Islam aus. Aber nachdem sie was? Na? Nachdem sie die Iqamatul Hujjah vollzogen haben. Und diese Arbeit bitte bleibt bei wem? Bei den Gelehrten, nicht in Wedding und in Kreuzberg und Neukölln, sondern bei den Gelehrten von den Gelehrten. Weil wir haben hier auch, mashallah, Gelehrte. Ich habe gehört, letztens einer hat die gesamte Sahaba-Moschee vom Islam ausgeschlossen. Allahumma barik. Dieser Ärmste, er weiß nicht, was er am Tage der Auferstehung zurückzuzahlen hat. Einfach so mal, alle, die in dieser, das heißt wir alle, ja? Wir alle sind für ihn Nicht-Muslime. Wal-iyadu billah. Aber das sind Leute, wallahi al-azim, sie werden dieses Wort, was sie leicht gesprochen haben, am Tage der Auferstehung was? Bitter bereuen. Und vielleicht ist das der Grund, warum sie wo reingehen? In das Höllenfeuer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Zungen bewahren vor allem, was sie schmutzig macht. Deswegen, liebe Geschwister, eine Person, er kann eine Sache zwar nicht leugnen, aber wenn er sie nicht tut, aus Faulheit oder aus sonstigen Gründen, so muss er mit einer Strafe rechnen. Dann kommen wir dazu, was es für unterschiedliche Strafen in der Dunya gibt, wenn man bestimmte Sachen nicht macht. Beim Gebet haben wir gehört, derjenige, der nicht betet, in einem islamischen Staat, er wird was? Er wird getötet. Bezüglich der Zakat. Wenn einer die Zakat nicht vollzieht, das heißt, er bezahlt die Zakat nicht. Was gibt es hier für eine Strafe in der Dunya? In der Dunya ist Folgendes für diese Person vorgesehen. Der Imam, immer noch, wir sind in einem islamischen Staat, der kann diese Person, der nimmt von dieser Person die Hälfte seines Vermögens. Na? Der nimmt von dieser Person was? Die Hälfte seines Vermögens. Bedeutet, hätte er 2,5% bezahlt, wäre es besser für ihn gewesen? Natürlich. Aber subhanallah al-azim, der hat es so weit gebracht, dass zum Schluss die Hälfte seines Vermögens genommen wird. Und yawm al-qiyamah, in der Akhirah, kriegt er die große Strafe. Ihr kennt diese gewaltige Ayah in Surah At-Tauba, dass diejenigen, die Gold und Silber horten, so werden diese Dinge geschmolzen in der Hölle. Wal-iyadu billah, in der Hölle, schaut mal, dort werden sie geschmolzen und auf den Körper von diesem, der die Zakat nicht bezahlt hat, gelegt. Was As-Siyam anbetrifft, das Fasten, so gibt es keine definierte Strafe aus Koran und Sunna in der Dunya. In der Dunya gibt es das nicht. Aber in der Akhira, so wird diese Person natürlich dafür bestraft. So wird diese Person dafür bestraft. Ebenfalls der Hajj. Und man hat das gesamte Leben Zeit, den Hajj zu vollziehen, aber man sollte sich damit allgemein beeilen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, derjenige, der die Hajj in dieser Dunya nicht vollzieht, und er hätte es tun können, er hätte die Möglichkeit dazu gehabt, er war körperlich und finanziell in der Lage, so gibt es keine definierte Strafe aus Koran und Sunna in der Dunya, aber in der Akhira natürlich wird er bestraft dafür. Und natürlich, wir gehen hier nicht so tief in Themen rein, weil wir andere Bereiche haben wie Fiqh, wo wir dann diese Sachen detaillierter besprechen. Ich hoffe, dass man heute einen kurzen Eindruck hatte von demjenigen, der eine Sache leugnet vom Islam oder der eine Sache aus Faulheit oder aus Nachlässigkeit nicht tut. Dieses war heute der Gegenstand von unserem Thema und das nächste Mal fahren wir fort, inshallah ta'ala, liebe Geschwister, mit dem Thema Al-Iman, das wichtigste Thema, was wir nächste Woche behandeln werden. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Nochmal, liebe Geschwister, der Unterricht setzt immer um 17.30 Uhr. Versucht bitte pünktlich zu kommen, weil wir wollen pünktlich beenden, damit die Schwestern auch vorher nach Hause gehen können. Wenn es Fragen von den Schwestern gibt, dann bevorzuge ich euch. Inshallah, seht ihr so viel Gutes heute für euch, subhanallah. Dann einfach mal die Fragen durchgeben. Ansonsten nehme ich jetzt so lange die Fragen von den Männern. Tfad. Viel Kraft. Ich habe das nicht gesagt. Nein. Das ist ein Ijma. Er hat nur den Ijma festgehalten. Ist es beim Gebet oder ist es auch beim Verleugnen des anderen? Haben wir ja gesagt. Ist dieses, wenn man eine Sache verleugnet vom Islam, gilt das nur für das Gebet? Nein, das gilt auch, na, auch für die anderen Dinge. Das gilt auch für die anderen Dinge. Oh, egal, ob das die Hajj ist, ob das die Zakah ist, ob das As-Sawm ist, dieses alles gehört dazu. Na, وبيحملوا السجن بيتوبوا وشو ما تتركوه ولا بيعاقبوه كمان لا كما التوبه بتاعه هو خلاص خلص طبت نعم اذا تاب الى الله فيترك فيترك طبعا لا طبعا يعني اذا الله سبحانه وتعالى يقبل التوبه العبد ما يقبل التوبه يعني سبحان الله العظيم. Der Bruder sagt, was ist, wenn einer bereut, wird trotzdem noch die Strafe an ihn vollzogen? Nein, natürlich nicht. Sondern er wird, inshallah ta'ala, ab diesem Moment nicht mehr zu denjenigen gehören, die vorher diese Sünde gemacht haben. So wird er natürlich danach nicht bestraft, sondern er hat deswegen bereut. Na, wenn er getötet wurde, und er hier seine Strafe bekommen hat in der Dunya, kriegt er dann in Akhira Nein. Der Bruder sagt, wenn an einer Person die Strafe vollzogen wird, wenn an einer Person die Strafe vollzogen wird, wird er für diese Sache, die er gemacht hat, was eine Strafe mit sich gezogen hat, nochmal am Tage der Auferstehung bestraft? Antwort: Nein. Nein, wird er dafür dann in den Jannah reinkommen, dass er seine Strafe schon in der Dunya bekommt? Nochmal, ich erkläre das gerade. Wenn eine Person zum Beispiel eine bestimmte Sünde gemacht hat, wenn an ihm die Strafe vollzogen wurde, dann ist das gleichzeitig eine Kaffara für ihn. Dann ist das gleichzeitig eine Sühne und am Tage der Auferstehung wird er nochmal belangt dafür? Antwort: Nein. Das war schon seine Strafe hier in der Dunya. Ein Sein, wenn er diese Sünde gemacht hat, so wird an ihm diese Strafe vollzogen vor den Augen der Gläubigen. Was denkt ihr, ob er das nochmal macht? Ja? Hier so einer kommt, der hat Sinner gemacht, der wird auf den Thron gestellt, richtig? Aber dort umgekehrt. Subhanallah al-Azim. So, dann ist es so bei dieser Person, so ist dieses eine Reinigung von der Sünde. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu إليك.